Erster Gott sprach zu Joel. Joel war der Sohn von Petuel. Zweiter, hört zu, ihr alten Männer. Ist so etwas schon einmal passiert? Dritter, erzählt es euren Kindern. Die Kinder sollen es weitersagen. Vierter, viele Insekten kamen. Sie haben alles gefressen. Nichts blieb übrig. Fünfter, wacht auf und weint. Es gibt keinen Wein mehr. Sechster, ein großes Heer von Insekten ist da. Sie haben Löwenzähne. Siebter, sie haben die Bäume kaputt gemacht. Alles ist jetzt weiß. Achter, weint laut wie eine junge Frau. Ihr Mann ist gestorben. Neunter, es gibt kein Essen für Gott. Die Priester sind traurig. Zehnter, die Felder sind leer. Es gibt keinen Wein und kein Öl. Elfter, Bauern, seid traurig. Die Ernte auf dem Feld ist kaputt. Zwölfter, alle Bäume sind trocken. Die Menschen haben keine Freude mehr. Dreizehnter, Priester, weint im Tempel. Es gibt kein Geschenk für Gott. Vierzehnter, esst nichts und betet. Ruft alle Menschen zum Tempel. Fünfzehnter, der Tag von Gott kommt bald. Er bringt große Not. Sechzehnter, das Essen ist weg. Im Tempel gibt es keine Freude mehr. Siebzehnter, die Samen wachsen nicht. Die Scheunen sind leer und kaputt. Achtzehnter, die Kühe haben Hunger. Auch die Schafe leiden sehr. Neunzehnter, Gott, ich rufe zu dir. Das Feuer hat die Wiesen verbrannt. Zwanzigster, auch die Tiere rufen zu dir. Die Bäche sind trocken.